Abschnitt 55 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Haupt Montezumas. Altmexikanische Sage. Auf der weiten, bergumsäumten, bleichen Indianersteppe liegt das unermesslich große Schweigen einer toten Trauer. Und es stiert aus blinden Augen auf zum kupferrot gefärbten, wolkenlosen Firmamente, und es schreit von stummen Lippen, und es greift mit wesenlosen Armen in die schwülen Lüfte. Auf der weiten, bergumsäumten, bleichen Indianersteppe liegt das unermesslich große Schweigen einer toten Trauer. Eingestürzte Grabgewölbe, Opfersteine und Altare, bunt groteske Mauerfriese, tausendjähriger Ruinen, und inmitten dieser Trümmer, dieser Schutt- und Aschenhaufen, reckt ein dürrer, riesenhafter, nackter Fels sein Haupt zum Himmel. Dieses schiefergraue Antlitz, diese angstverzerrte Miene, diese ungeweinten Tränen, die im hohlen Auge lasten. Sohn der Götter, Montezuma, Indianer Barbarossa, schlafe unter deinem Steine, unglückseliger Azteke, schlafe, bis die roten Recken sich das Weltenreich erobert. Auf der bleichen, bergumsäumten, weiten Indianersteppe liegt das unermesslich große Schweigen einer toten Trauer. Ende von Das Haupt Montezumas.